Schließlich ist die Evolution kein Gott, nicht einmal ein Wesen. Sie kennt keine Absichten, verfolgt keine Intentionen. Sie ist das Spiel zufälliger Mutationen, die sich in Abhängigkeit der Umweltbedingungen auf diese oder jene Weise durchsetzen oder auch nicht. Aus der Natur lassen sich weder Lebensmaximen herleiten, noch gibt es natürliche Bestimmungen, nicht einmal die, sich zu vermehren. Selbst wenn die Menschheit ausstürbe. Der Evolution ist das egal. Um also Missverständnissen vorzubeugen, wenn wir uns im Gefolge der Schamanen von Bad Dürrenberg an eine Archäologie der menschlichen Natur wagen, ist damit nicht der geringste Anspruch verbunden, daraus irgendwelche Vorschriften zu gewinnen. Es geht allein darum, dass wir uns und die Situation, in die wir menschheitsgeschichtlich hineingeraten sind, besser verstehen. Wir sind frei, aus diesem Wissen das Beste zu machen. Der zweite Fehler war die Annahme, dass all jene Kulturen, die man im Zeitalter der europäischen Expansion zu entdecken glaubte, lebende Beispiele dafür seien, wie die Menschheit in grauer Vorzeit existierte. Die Vorstellung in beiden Amerikas, in Afrika, Australien oder, was uns sehr interessieren wird, Sibirien auf Urvölker oder Naturvölker zu stoßen, leugnete deren kulturelle Entwicklungen. Zugleich unterstellte man ihnen, primitiv, wild und naiv zu sein und behauptete, sie seien auf einer niederen Stufe der menschlichen Entwicklung stehen geblieben. Solches evolutionistisches Denken, das eine ständige Höherentwicklung postulierte, stützte den westlichen Fortschrittsmythos und das Narrativ der europäischen Überlegenheit. Für Kolonialismus und Imperialismus war das die maßgeschneiderte Ideologie, Ausbeutung und Schlimmeres zu legitimieren. Für uns entscheidend, solche Ideen wurden in die Vorgeschichte zurückprojiziert, um das Nichtwissen über die Zustände des Menschen in Zeiten vor aller Schrift zu kompensieren. Damit verankerten sie eine Karikatur wilder Urmenschen, die in Höhlen hausten, wenn sie sich nicht gerade mit Keulen die Köpfe einschlugen, im allgemeinen Bewusstsein. Sie diskriminierten nicht nur die indigenen Kulturen dieser Welt, sie diskriminierten unsere eigenen Vorfahren.